Baby, عايش في اساس ومش لبس اشعب كاش وانت اش اساس توسيس رولان صاروخ وانت هما بتوكيس ولن جوجي دوش منكيت سياس قتينا ومكيش لا لا لا Baby, عايش في اساس ومش لبس اشعب كاش وانت اش اساس توسيس رولان صاروخ وانت هما بتوكيس ولن جوجي دوش منكيت سياس قتينا ومكيش لا لا لا Baby, عايش في اساس ومش لبس اشعب كاش وانت اش اساس توسيس رولان صاروخ وانت هما بتوكيس ولن جوجي دوش منكيت سياس قتينا Züchtekten bratan tapmadı mesaj Sie ist nicht so eine angeblich Doch ich merke, das Cash ist ihr Fetisch Wenn der Blick auf die Scheine verrät ich Meine Welt ist kalt, Baby, ich kann's garantieren Egal ob Gucci oder Louis, du wirst dazu frieren Fick auf diese Welt, nein, ich hab nichts zu verlieren Lege eine Nase Schnee und ich lass sie mal probieren Und wir fliegen, von Berlin bis Malediven Ja, mein Leben geht ja, ich bin am Cheaten Aber wie geht's nur ums Cash, ich war beim Bieten Hätte ich keine Sieben, würdest du mich nicht mehr lieben Deswegen bleib ich kalt Dein Lächeln ist so süß, doch die Gedanken, sie sind falsch Denn hätte ich keinen lila Batz Wär ich dann noch süß, wie du so sagst Na na na na Baby, ja, ich weiß, dass du mich liebst Ich hab Cash und ich weiß, dass du siehst Rollen, Saruch und der Himmel, wie du gehst Wollen Gucci durch mein Kiez, ja, es geht dir nur um Kiez Na na na Baby, ja, ich weiß, dass du mich liebst Ich hab Cash und ich weiß, dass du siehst Rollen, Saruch und der Himmel, wie du gehst Wollen Gucci durch mein Kiez, ja, es geht dir nur um Kiez Na na na Sie steckt ein Braton topmodelmäßig Sie will essen gehen, wir essen italienisch Aber rede nicht von Liebe, bitte red nicht Denn nichts hält für ewig Und sie beißt mir auf die Lippe, doch die Lippe, sie ist taub Sie will Gucci, sie will Louis, hab ihr alles schon gekauft Komm, wir fliegen durch die Stadt, ja, sie zieht und sie ist drauf Komm, wir gehen ins Hotel, ich nehm dich mit und zieh dich aus Und sie tanzt, bra, sie tanzt und verwirrt meinen Verstand Sie ist heiß, ich bin geil und ich drück sie an die Wand Und sie redet so charmant, will ein Ding an ihrer Hand Weil sie weiß, ich habe Cash und sie weiß, ich bin bekannt Und deswegen bleib ich kalt Dein Lächeln ist so süß, doch die Gedanken, sie sind falsch Denn hätte ich keinen lila Batz Wär ich dann noch süß, wie du so sagst Na na na na Baby, ja, ich weiß, dass du mich liebst Ich hab Cash und ich weiß, dass du siehst Rollen, Saruch und der Himmel, wie du gehst Wollen Gucci durch mein Kiez, ja, es geht dir nur um Kiez Na na na Baby, ja, ich weiß, dass du mich liebst Ich hab Cash und ich weiß, dass du siehst Rollen, Saruch und der Himmel, wie du gehst Wollen Gucci durch mein Kiez, ja, es geht dir nur um Kiez Na na na